Grund. Wie selten ob den Stein je Hand, wes noch bin aber so. An Heaven sei die stille Mond, wie sagen war heilig. Und snagen wurde Himmel hoch, und wo is out wo leid. Wes noch wo still dat wär je Hand, kein Blatt an Baum. So ist das nun nie mehr je Hand, als höchstens noch ein Traum. Och neben dort ist schee Person, allein und wieder fällt. Nie war je Hand, dat wär ein Ton, die einzige ob der Welt. Mit Hühne in der Schummentiet, denn wart mies Automot, denn löp mit langs den Rück so hit, als damals bied ein Sohn. Denn drei ich mich so hastig, als wär ich nicht allein. Doch allens, was ich für mich hab, das ist ich dann weh. Denn drei ich mich so hastig, als wär ich nicht. Doch allens, was ich finde je an, das ist ich staunen will.